Transparenz für die Ohren. Läuft. Dann wäre ja spannend, wenn wir dann auch was sagen würden. Nur weil hier aufgezeichnet wird, ach Quatsch. Nee, ne? Musst du so viel schneiden nachher? Da wird nichts geschnitten. Nicht? Okay. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Dienstag, 15.12., 21.09 Uhr. Schön, dass ihr alle da seid zu unserer Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit. Möchte irgendeiner Protokoll führen? Machen wir alle zusammen, oder? Das klingt gut. Ja, wir sind heute ein paar. Bestenfalls, du kannst dich gerne als Gast eintragen, wenn du das möchtest. Zeile 23. Marsch glatt. Jo. Irgendwie bist du aber leise jetzt. Marsch glatt. Okay. Genehmigung der Tagesordnung. Wird die Tagesordnung genehmigt? Ich höre ein Ja. Vielen Dank. Genehmigung des letzten Protokolls. Auch ein Ja. Auch ein Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Haben wir Mitglieder zu oder Abgänge? Nur die vom letzten Mal, die wir alle rausgelöscht haben, ne? Mit einer Beschwerde, ja. Eine Beschwerde? Wer denn? Oder kam über die Mailingliste und steht wieder drin. Okay, dann ist alles gut. Dann hatten wir einen Bericht der Fraktion. Der Grumpy hat das gestern in der Bundessitzung kurz vorgestellt. Da wäre die Frage, was davon wollen wir denn vielleicht für NRW machen? Paki, hast du da irgendeinen Vorschlag? Nochmal, sorry, ich war gerade noch in einem Blogpost. Ja, ich kenne das. Wir hatten von der NRW-Fraktion gestern einen kurzen Kommunikationsfahrplan bekommen, den hatte ich hier mal reingepostet. Zu G8, G9 hat die Fraktion selber gestern schon eine Pressemitteilung gemacht. Kann man machen, war okay irgendwie. Dann Dienstag, Update krankes System, muss ich sagen, ich habe nichts davon gehört, was die da gemacht haben. Hat das irgendeiner mitgekriegt? War da irgendwas dabei? Moment, da muss ich kurz nachgucken, habe ich jetzt auch nicht ganz parat. Okay, also wenn du was findest, kannst du es ja einfach reinsetzen. Dann steht da morgen Haushalt Elefantenrunde. Das fand der Grumpy gestern zwar interessant, meinte aber, da wüsste man nicht, was man denn da rausnehmen sollte. Also ich denke, das ist dann eher nix. Ich würde morgen dann wieder ein bisschen twittern, wenn da was Lustiges kommt. Oh ja, das ist gut. Für Donnerstag fände ich eigentlich ganz interessant, wenn wir das rausfinden würden, was die Simone da macht. Vielleicht kann ich die gleich nochmal kurz anpingen, ob sie da irgendwas für uns hat. Vielleicht gibt es ja einen kurzen Beitrag raus oder so. Dann steht unter Top 5 das mit den Smart Meter. Das hat der Grumpy gestern auch vorgetragen. Die haben den gleichen Antrag in Schleswig-Holstein und in NRW im Prinzip eingebracht. Und am 18. könnte dazu dann was kommen. Da wäre dann halt die Frage, ob wir da einfach was von übernehmen oder da vielleicht eine kurze Message dann machen. Gibt's terminlich irgendwelche Vorschläge da? Gibt's da noch irgendwas von der Fraktion, was wir noch nicht wissen? Oder? Also ich habe gerade mal geguckt, in den letzten beiden Fraktionsprotokollen habe ich nichts finden können. Ich weiß allerdings, dass zur Elefantenrunde, zum Haushalt ein sehr, sehr intensiver, sehr langer Entschließungsantrag kommt, der letztlich so ein bisschen eine Vorschau ist auf alle politischen Themen, die die Fraktion nächstes Jahr so beackern will. Das ist aber sehr lang. Ich gucke mal gerade, ob ich irgendwo einen Link online finde. Ich habe das sonst hier auf dem Rechner. Ich fände ja ganz spannend, wenn der Michel vielleicht eine Rede hält, die bei einer Haushaltsrede kann man ja auch immer ein bisschen draufhauen. Wenn die ein bisschen interessanter ist, vielleicht könnten wir ja auch einfach die Rede veröffentlichen, wenn wir sie haben. Mhm. Ich kann den ja mal anpingen. Ich lade den Entschließungsantrag mal eben in die Cloud hoch. Okay. Der ist auch im Landtag schon verlinkt. Ah, okay. Ja, stimmt, hätte ich ihn auch finden können. Da hätte ich ihn auch suchen können. Ich hatte mir den auf den Rechner gespeichert, weil ich da was nachgucken wollte. Ich habe das PDF mal Zeile 54 verlinkt. Jo, danke. Danke. Also ich würde gar nicht erst anfangen, den zu lesen. Vielleicht mal eben überfliegen, weil der ist mächtig. 20 Seiten lang. Okay. Ich gucke da ich gucke da einfach morgen mal rein und ich ping den Michel gleich an, ob er mir vielleicht die Rede schickt. Dann würde ich weitergehen. Teamberichte, PM-Block erledigt, haben wir in NRW nichts gemacht. Das wird dann hoffentlich demnächst mal wieder mehr. Da kommen wir dann auch gleich schon zu Presse, offene, geplante PMs. Gibt es da Themenvorschläge? Also es gibt Sachen, die haben wir zum Beispiel schon im Bund übernommen. Der Grumpy hat uns gestern kurz noch berichtet über die Sache mit dem Krypto-Trojaner. Das haben wir heute als PM rausgebracht. Vielleicht gibt es ja irgendwas ähnlich Interessantes, was wir noch in NRW machen können. Ich hätte da vielleicht was. Oh ja. Ist allerdings letztendlich eine bundespolitische Sache, aber ihr seid die Ersten, die davon hören. Ich habe ein Interview als Koordinator der AG Drogen- und Suchtpolitik bei der DEA gegeben, so ein kleines Jahresrückblick, Highlights in Sachen Drogen- und Suchtpolitik. Wird veröffentlicht zwischen den Feiertagen. Habt die Aufnahme selber noch nicht. Sobald ich sie habe, könnte ich sie euch zur Verfügung stellen, wenn euch das interessiert. Ja, das wäre dann eher was für den Blog, ne? Weil das ja ein längerer Beitrag ist. Ja, es sind ungefähr, also das DEA, die sind so, glaube ich, 15 Minuten, zwischen 15 und 20 Minuten und das Interview selber, glaube ich, roundabout 8 Minuten. Ja, klar. Okay, wem darf ich es zuschicken? Timecodex@piratenpartei.nrw.de. Ja, ja, wir kennen uns, kein Problem, kriegst du von mir, genau. Sobald ich es habe. Okay. Alles klar. Ich gucke gerade hier in die Terminliste. Am Freitag, 18. Dezember, Gedenktag, Internationaler Tag der Migranten. Das hört sich ein bisschen danach an, als könnten wir da zumindest einen Blogbeitrag zu machen. Ja, gern. Wer übernimmt den Hut? Wann ist der? Am Freitag. Ja, bis Freitag habe ich keine Zeit. Ich kann erst wieder danach. Können wir nicht mal die Marie oder die Leonie fragen? Ja, Marie kann ich. Ich kann beide mal fragen. Das wäre gut. Ja, finde ich gut. Das könnten wir machen. Ich frage den mal beide. Am Sonntag ist Internationaler Tag der menschlichen Solidarität. Also, das geht ja eigentlich so ein bisschen in die gleiche Richtung. Auf jeden Fall könnte man was zur Geflüchteten machen, schreiben, tun. Also ich kann da gerne überall was mitschreiben, aber ich habe das Problem, ich habe alleine heute für den Bund 3 Pressemitteilungen geschrieben. Ich bin da recht beschäftigt. Ich würde immer darum bitten, dass irgendwer mitschreibt. So also ganz alleine ist es schwierig. Gibt es weitere Vorschläge? Seid ihr noch da oder ist das Mumble jetzt kaputt? Nee, ich bin noch da. Ich trau mich kaum, das zu sagen, aber oder zu fragen erstmal. Haben wir in NRW sowas wie einen Jahresrückblick gemacht bisher? Letztes Jahr haben wir einen gemacht, sogar relativ ausführlich, ja. Ja, und ich habe eine Videobotschaft gemacht. Das stimmt. Ja, genau. In der LGS im Sessel, ne? Nee, zu Hause war das. Achso, aber in so einem Ohrensessel, ne? Genau. Einfach ja, genau. Ja, ja. Das war ein Ohrensessel, stimmt. Also ist ja noch ein Plakat im Hintergrund. Ist ja noch ein bisschen hin, aber irgendwas sollten wir auf jeden Fall machen, ne? Ja, sollten wir. Also im Bund werden wir das so machen, dass also auch für NRW wird Bettina gern ein neues Banner machen, neuen Header, für Düsseldorf auch und von mir aus. Und wir werden im Bund einfach ein paar Sachen, die wir veröffentlicht haben, ein paar Highlights nehmen und der Harry wird die dann bildmäßig garnieren, die schieben wir dann hoch. Vielleicht können wir das ja hier auch so machen. Ich überlege gerade noch für Weihnachten dann irgendwie was Nettes zusammen zu gimpen, aber mal gucken. So. Fröhliche Festtage oder so. Das finde ich gut. Also wer immer da was machen möchte, kann das gerne machen. Ich habe heute schon eine Grafik an die Piraten Sachsen, naja, nicht verkauft, aber schmackhaft gemacht. So, so. Gibt es zu presseoffene geplante PMs weitere Vorschläge? Grundsätzlich hätte ich Bock, mal so unser, also was heißt Bock, aber ich werde das auf jeden Fall machen. Unser Grundsatz und die ein paar Sachen, die wir im Wahlprogramm stehen haben, einfach mal zu nehmen und zu gucken, wozu können wir zwischendurch einfach mal eine PM raushauen und was ist da zu dem Thema aktuell gerade so der Stand, weil ich finde so die momentane Lage in NRW ist so ein bisschen mau und es findet auch keine Debattenanstöße oder irgendwas statt, was in unsere Richtung kommt. Das heißt, wir müssen da einfach selber was vorlegen und einfach auch mal an der Fraktion vorbei und beziehungsweise mit der Fraktion dann zusammen, auch wenn die das jetzt gerade nicht im Plenum haben, um schon mal irgendwie ja ein bisschen was vorzulegen. Was denkt ihr? Ja, finde ich gut. Ich habe sowas dem parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion auch am Samstag und gestern nochmal gesagt, dass das schön wäre, wenn die zum Beispiel sitzungsfreie Zeit haben, dass die Abgeordneten dann nicht einfach nach nirgendwo verschwinden, sondern sich vielleicht um ein politisches Thema kümmern, was sie mit uns zusammen veröffentlichen. Und ich glaube, er sieht das ähnlich. Mhm. Und ich muss dazu sagen, das habe ich am Samstag auch in der Veranstaltung, wo Vaku auch war, gesagt. Ich persönlich wünsche mir auch von der Landespartei und zum Teil auch vom Vorstand mehr Input über politische Dinge. Das ist so, dass die Arbeitsgemeinschaften ja im Augenblick, sagen wir es mal nett, nicht so sehr aktiv sind und wir brauchen halt Themen und wir brauchen Dinge, an denen wir die aufhängen können. Und da wäre es halt schön, wenn da so ein paar Impulse kämen. Ich kann auch einfach mir eine Automail jede Woche auf die Mailingliste schicken, weil das Ding ist, ich mach das schon. Also ich frage danach, ich rufe an oder ich schreibe einzelne Mails. Letztens noch habe ich einen MDL darum gebeten, für seinen Themenbereich mir Sachen rüber zu schicken, um zu gucken, ob ich da was machen kann. Das ist jetzt mittlerweile 4 Wochen her. Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass viele entweder zu viel um die Ohren haben oder einfach keine Lust haben. Jetzt kommt aber bestenfalls zum Beispiel an, der ist sehr aktiv, der zum Thema Drogenpolitik was machen möchte. Da bin ich natürlich super dankbar und freue mich. Also immer gerne her damit und einfach nach vorne. Danke. Wie gesagt, ich brauche da auch eure Unterstützung, also insbesondere auch deine, denn es muss da auch ein bisschen Kohle locker gemacht werden, die zum Teil aber auch wieder reinkommt, so wie ich mir das vorstelle oder wie wir uns das vorstellen. Aber wie gesagt, das sollten wir einfach tatsächlich mal in Ruhe ein bisschen besprechen. Also ich brauche da schon mal so 10 Minuten von dir, damit du so weißt, wie der Fahrplan ist. Wie gesagt, Termin wird so, ist früher ganz locker aus der Hose raus. Es soll in 5 oder 6 Städten stattfinden. Ich deute es vielleicht mal kurz. Wollt ihr das wissen? Habt ihr so viel Zeit und Lust? Ja, schieß los. Okay, es geht im Prinzip darum, 5 oder 6 Ladenlokale zu mieten. In Deutschland, sprich Hamburg, Berlin, Köln, München und dann nochmal gucken, 1, 2 Städte noch finden. Ich habe auch schon entsprechend meine Fäden ausgespannt, sprich Berlin ist im Boot, Köln würde ich selber von hier aus organisieren. Es geht, wie gesagt, darum, im Prinzip einen Leerstand zu mieten in einer Geschäftsstraße für einen Freitag und einen Samstag und dort ein Drogenfachgeschäft aufzumachen und Drogen zu verkaufen. Also das, was die Partei gemacht hat. Ja, die Partei mit dem Stand. Ist uns mit Cannabis leider wirklich ein paar Tage zuvor gekommen. Habe ich auch vor 2 Tagen gelesen. Es gab so ein Projekt in Holland, daher habe ich das eigentlich. Da hat man Ecstasy verkauft, was natürlich auch ein Fake war. Das kann bis zur Polizei gehen. Das gibt auf jeden Fall riesig Presse. Das heißt, dass unsere Drogenpolitik in die Öffentlichkeit kommt und die Piraten auch so. Und ich glaube, mit so einer Kiste kann man das auch machen. Buntes Papier als LSD offiziell verkaufen, beziehungsweise inoffiziell, so Geschichten halt. Man kann dann aber eben auch Giveaways einsetzen und die auch verkaufen, unsere Positionspapiere zum Beispiel und ganz viele andere Sachen. Ich glaube, dass das, wenn wir das deutschlandweit an einem Wochenende machen, mit Sicherheit sehr viel Öffentlichkeit bringt. Jetzt hast du aber, was mir jetzt auf den ersten Moment einfällt, das Problem, du brauchst natürlich ein Ladenlokal, wo du Tagesmiete machen kannst. Ja, aber wenn du ein Ladenlokal hast, was 2 Jahre leer steht oder 1,5 in der Geschäftsstraße, dürfte das kein Problem sein. Ist meine Meinung. Also das, wie gesagt, ich werde in Köln nächste Woche einfach da gucken, dass ich da auch entsprechende Vermieter mal spreche, einfach um mir mal Preise reinzuholen. Vielleicht müssen wir ja gar nichts bezahlen, Hauptsache da ist Leben in der Bude mal wieder bei dem. Aber wie gesagt, das kann man einfach ganz frech bewerben mit Pressemitteilungen und so weiter. Man kann da wirklich ein Highlight draus machen. Also, was weiß ich, Motto PPP, Pilze, Pappen, Piraten, irgendwie sowas. Das Pad liegt vor, ist mehr so ein ganz grober Plan, den ich da so hingekritzelt habe. Und da steckt noch viel Arbeit drin, aber das ist nach meinem Verständnis bis früher machbar. Ich bin ganz gut vernetzt, Baden-Württemberg sitzt im Boot, Berlin sitzt im Boot, Hamburg sollte auch kein Problem sein, München sollte auch kein Problem sein, in den Osten habe ich so ein bisschen meine Vernetzungsschwierigkeiten, aber Sachsen ist ja auch sehr aktiv, da kann ich mir vorstellen, dass die da auch mit einspringen. Ich glaube, die Maya kennt den Osten ganz gut. Keine Ahnung, müsstet ihr mal den Marcel Ritschel fragen, der ist ja Genseck in Sachsen und ich glaube, der kennt sich mit Drogenpolitik auch aus. Und kommt aus Dresden, das wäre vielleicht auch keine so schlechte Sache, ich glaube, das ist ja so mit, denn da die größte Stadt. Das wäre eine gute Stadt, hatte ich auch schon im Kopf. Sagst du mal bitte den Namen nochmal? Marcel Ritschel, auf Twitter ist der M. Ritschel. Danke. Okay, dann würde ich sagen, wenn es dann da jetzt nichts zu gibt, wir haben also diese drei Blog-Themen eingetragen und wir werden uns dann darum kümmern. Bei den PMs denke ich mal, irgendwas Aktuelles vielleicht ruft dann mal einer, hallo, da ist was, das machen wir dann. Also wie gesagt, wenn wir was haben und einer ein paar Fakten hinterlegt, können wir ja auch relativ schnell schreiben, wie man sonst so sieht. Dann käme ich jetzt zu Presse.rt. Gab es da jetzt was Besonderes? Moment, ich schau mal eben rüber. Ich glaube nicht. Ich glaube, da war nichts. Ne, ich glaube, in NRW haben wir nichts gekriegt. Wir haben in Düsseldorf was gekriegt. MIK, LKT, Landtag, Fuchsbandwurm, Internet, Breitbandausbau, Lahnhof, Haushalt, Gewinnbenachrichtigung und Landkreistag. Überwachung, Verhinderung der freien Meinungsäußerung. Was war das denn? Das war, glaube ich, ein Kontakt, oder? Achso, nee, das ist so ein einzelner Typ, der irgendwie seine YouTube-Videos immer schickt und erzählt dann stundenlang. Klingt spannend. Kann ich auch ins Pad kopieren. Ich weiß noch nicht, ob ihr Bock habt, euch das was anzugucken. Nee. dann käme ich zu Social Media. Das finde ich ja immer spannend, Paki. Da hast du immer diese schönen Statistiken. Ja, da die Maya war total fleißig. Brauche ich aber jetzt im Moment. Bei mir lädt das leider im Browser nicht, deshalb irgendwie musst du es machen. Jo, ich bin schon dran. Also die Facebook-Zahlen gehen etwas runter, aber nur etwas. Also so, ich sag mal, so 5 pro Woche oder weniger. Und die Twitter-Zahlen, also die Follower-Zahlen bei Twitter, die steigen weiterhin. Bei Google Plus auch etwas und nicht massiv. Und ja, jetzt lädt er noch. Hörst du, Maya, das ist deine gute Arbeit. Ich glaube, Facebook hat sich verschluckt. Ja, Facebook, also heute Nachmittag konnte ich noch die Statistiken aufrufen, im Moment irgendwie nicht mehr. Ah, jetzt kommt's, warte. Wann war denn die letzte Sitzung? Letzten Dienstag am 8. Ja, krass, heute und gestern waren richtig viele Posts und mit richtig guter Reichweite. Also das war vor allem hier der McFadden, aber auch diese Geschichte von diesem Schweizer, der sich hat, der dieses Experiment gemacht hat. Ich fand es ja ein bisschen traurig, dass die Sache mit diesem Schweizer, dieser Spiegel-Online-Link, irgendwie über 3000 Views hatte und unser Interview mit Patrick Dreier. Und Padlun irgendwie 400? Ja, das lief auf Twitter besser, habe ich gesehen. Ich habe heute noch mit dem Patrick telefoniert und der meinte, in der Community, da wäre das gut angekommen. Ja. Ja, man merkt halt, dass es auf Facebook schnell auf leichte Kost hinausläuft. Also. Wenn du dann siehst, oh, anschaulich irgendwie das auf Spiegel Online geschrieben, das mögen sie. Und dann, wenn du dann irgendwie ein Interview lesen musst, scheint eher zu Desinteresse zu führen. Ja. Das ist echt traurig. Ist also, doch zu lang. Ich kann Interviews sind immer zu lang. Ich kann ja schon mal verraten, das nächste wird höchstwahrscheinlich mit Bruno und Katar sein. Schön. Übrigens, überlegt euch was mit der Formatierung des WordPress-Artikels. Also das fand ich ganz, ganz schwer zu lesen. Also ganz, ganz so, weil es halt nicht gegliedert ist. Es ist immer in gleichen Abständen, relativ große Zeilenabstände dann zwischen den Fragen und so und irgendwie nicht kenntlich gemacht, was jetzt die Frage ist und was die Antworten sind. Also ich fand das irgendwie sehr schwer zu lesen. Ja. Das stimmt, das sieht auch so ein bisschen lieblos aus, finde ich. Aber das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, das hat man diesmal extra ein bisschen auseinandergezogen, weil es auch wieder die Kritik gab, wenn wir es anders gemacht haben, dass die Leute das auf manchen Handys einfach gar nicht lesen konnten. Seltsam. Also. Also das war jetzt extra so für Blinde. Okay. Ja, aber ich würde die Fragen irgendwie fett machen oder irgendwie hervorheben, dass man da eine Unterscheidung machen kann, sonst rutscht man in den Zeilen rum. Ja, das können wir machen. Ja, das finde ich gut. Also, sonst ist das sehr, sehr schwer zu lesen. Was höchstwahrscheinlich auch spätestens übernächste Woche kommen wird, ist das Interview mit Werner. Das ist fertig. Wir müssen nur noch eine Fotosession machen, dass wir noch ein paar neue Fotos von ihm machen. Und das ist richtig geil geworden. Mhm. Aber, by the way, WordPress, da sollte es ja auch mal irgendwann eine Schulung geben. Gab es da noch mal was, Jürgen? Nee, was liegt aber auch daran, dass der Sascha irgendwie im Augenblick immer ziemlich wenig Zeit hat. Ich kann ihn aber noch mal fragen, ob er das noch mal anbietet. Ich kann die auch machen, wenn es vonnöten ist. Also ein halbes Stündchen kann ich mir dafür Zeit nehmen. Das ist nicht das Problem, nur erst nach Weihnachten irgendwann. Ja, können wir ja machen, ne, Vaku? Machen wir eine Schulung beim Chef. Ja, sehr gerne. Mhm. So, Twitter, was haben wir denn hier? Ja, Follower-Zahlen steigen. Das ist wirklich echt schön auf Twitter. Reichweite ist ein bisschen runtergegangen. Schön, gut ankam an, dass der Tweet mit diesem Refugees Welcome von der Maya. Ich mach mal eben einen Screenshot. Getwittert gehabt? Nee, die Cybernode. Ach ja, DPI. Die hatte das, da waren wir Menschen drin oder so, ne? Mhm, genau. Ja, das wurde ja irgendwie, aber gut, ne, Pirate Party hat ja auch so ein klein bisschen mehr Follower als wir. Also PPI. Ja, die hat auch, glaube ich, 20.000 Follower selber. Verrückt. Ja, die ist irgendwie in Serbien und in diversen Netzwerken, Anonymous und so, ziemlich bekannt. Das ist ja die Social Media Beauftragte von der PPI. Ja, genau. Ja, das war ganz witzig. War das nur so eine Bastelei? Das ist aber eine hübsche Bastelei. Ja. Ich hab den Sachsen heute was in dem Stil gemacht. Mhm. So. Dann Twitter. Also Facebook habe ich schon mal reingehauen, da könnt ihr euch schon mal ein Bild machen. Twitter jetzt auch, das werte ich aber jetzt nochmal bei euren Tweets aus. Also bei Facebook ist ja der Tobias McFadden auch gut gelaufen. Da muss ich sagen, war letzte Woche der Pressespiegel einfach giganto. Da hatten wir gleichzeitig Julia Reda und Tobias McFadden. Zudem hatten wir 2 PMs gemacht. Und da kann man echt nicht meckern. Also da muss man sagen, wenn wir sowas hier auch mal hinkriegen, dass einer eine Aktion wirklich gut plant und durchführt und wir darüber berichten, dann kann man da richtig gute Presse kriegen. Ja, also was ich ja sehr gut fand, jetzt, da du das jetzt gerade ansprichst, das war vielleicht nicht so eine breite Resonanz, aber die kleine Anfrage von Frank Herrmann zum Thema Datenspeicherung von Fußballfans, vor allem wo jetzt am Montag gestern das Fanhearing wohl im Landtag war, sowas zieht schon Kreise. Also das, Da haben wir auch sehr gute Resonanz in den Kommentaren bekommen, was ich so gelesen habe. Also in der Presse halt. Ja, ich habe das irgendwie auf Twitter kurz gesehen. Ja, ich habe das eine von, ich glaube, was war denn das? Diese Datenbank war da, ja. Und das habe ich ja, glaube ich, gefacebookt, habe ich das? Habe ich das auch getwittert? Was denn? Also diese Sache, also, da war ja ein Link vom WDR, ne? Den habe ich, glaube ich, bei Facebook reingestellt. Nee, du hast das mit dem Landesverfassungsgericht getwittert? Ja, da war. Warte, ja, auch. Das war heute. Ja, du hast aber. Irgendwas hast du noch retweetet, meine ich, habe ich gesehen. Ja, von WDR, kann das sein? Ja, kann sein. Ich habe das auf jeden Fall auch, genau, ich habe das auf Facebook gestellt vom WDR, dieses mit der Datenbank, und das hatte auch ganz ordentlich. Genau. Da waren ja auch, genau, da waren ja auch die Sache, auch auf Facebook hatte ich nur, glaube ich, nee, auf Twitter habe ich selber da was geschrieben, der tweetet, aber auch ein paar Mal retweetet, dieses, weil die ja in dem, nee, das war heute, Quatsch, ich weiß gar nicht. Ja, doch, das mit der Datenbank, gestern. Das habe ich aber gestern auch getwittert, das wurde aber auch ganz gut retweetet, aber zumindest war nur über meinen eigenen Account. Ach so. Ich wollte gerade sagen, NRW finde ich es nicht. Ja, kann sein. Lass mich überlegen. Und heute hatte ich ja das mit dem Verfassungsgericht, das habe ich auch gefacebookt. Habe ich das auch getwittert? Weiß ich nicht. Das war ganz witzig. Doch, habe ich, glaube ich, ne? Ich habe das auf Facebook gepostet, also geschrieben mit meinem Account. Und da hat mir der Staatssekretär aus dem Justizministerium, der Karl-Heinz Krems, direkt zugeschrieben, dass er das super fand, dass die Klage abgewendet wurde. Herrje. Ja, stimmt, da hat irgendjemand bei dir drauf geantwortet, ne? Das habe ich gesehen. Das habe ich dann bei Facebook, hatte ich das ja gepostet, diese Sache, auch glaube ich vom WDR, genau, da habe ich ja auch bei Twitter geschrieben gehabt, von wegen, ja, auch lustig, dass der WDR auf Dokumente von der Piratenfraktion verlinkt, also auf meinem Twitter-Account, das habe ich auf Facebook, habe ich das ja auch gepostet und hinterher in den Kommentaren nochmal, dass das abgelehnt wurde. Ach ja, war ja auch ganz spannend. Ja, das hatte auch, naja, gut, das hatte nicht so viele Aufrufe, aber Am 1. Januar ist übrigens 10 Jahre Hartz IV, fällt mir gerade auf. Ist das nicht mittlerweile 11 Jahre? Das muss 11 Jahre sein, weil wir haben ja letztes Jahr 10 Jahre die Aktion gemacht. Richtig. Oh, sorry. Dann habe ich mich vertan, da hat jemand auf Facebook gerade den Artikel von letztem Jahr gepostet. Auch nicht schlecht. Okay, gibst du den Statistiken noch mehr? Ich kann noch mal in die Website-Statistiken gucken, aber die sind halt nicht so schön zum Screenshotten. Ja, das stimmt. Warte mal, ich guck mal eben. Ich wundert ja, dass diese Sache auf Twitter, die Sache mit dem oder dieses Interview von Günther Oettinger nicht mehr retweetet wurde, von was ich getwittert habe. Auch irgendwie traurig. Ach, das ist übrigens auch eine Idee, die wir mal überlegt haben, ob wir nicht mal anfragen bei seinem Büro, ob er nicht Lust hat, ein Doppelinterview mit Julia zu machen. Das wird er wahrscheinlich ablehnen, aber fragen werden wir ihn trotzdem. Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe die, das ist mir gerade in den Statistiken aufgefallen. Ich denke so, what? Warum haben wir so viele Zugriffe auf einmal im WordPress-Blog? Ich habe die Grafiken in das WordPress vom Vorstand reingepostet. Egal. Mach ich gleich. Ja. Wir haben mehr Website-Aufrufe auf dem Vorstandsportal. Ah ne, doch nicht, warte mal. Ne, das sind Aufrufe, nicht Besucher. Nee. Ich bin vollends verwirrt. Nee, ich hab mich verguckt. Wir haben nicht mehr. Okay, dann würde ich nämlich sonst jetzt weiter voranschreiten. Wir hatten eben wieder Kompass-Sitzung. Wir werden also mit als Titelthema das Interview von Padelun und Patrick Bayer bringen. Vielleicht Auszüge aus dem mit Werner. Mal schauen. Das ist so das, was wir da machen wollen. Das BGE-Heft ist in Arbeit. Da haben wir gerade Grafiken angefangen, die der Gernot Reipen gerne drin haben möchte. Wir haben erste Textentwürfe, aber noch nicht alles. Und da werden wir noch einiges dran ändern müssen, um das so ein bisschen geschmeidiger zu formulieren. Und dann mal schauen, das soll ja auch schon, ich glaube Ende Januar oder so, soll die Themenwoche ja schon starten. Mhm. Du machst den Flyer wieder, ne? BGE? Ja, ist das nicht du oder macht den wer anders? Ich bin noch nicht angefragt worden, aber ich kann mal gucken. Könnte ich mir so vorstellen, dass das kommt. Okay, dann wäre ich jetzt schon bei Veranstaltung Marina Kassel. Da kann der Paki sicher was zu erzählen. Ich glaube, der war da. Jo, ich war da. Also ich konnte natürlich nicht alle Slots besuchen, weil die natürlich immer parallel stattfanden. Aber der Masch war auch da und der Ronny war da und der Bernd war da. Ronny kann mir vielleicht helfen. Warst du bei dem Slot vom Geoffrey? Nee, da war ich leider nicht. Okay, aber du warst wahrscheinlich bei dem Slot vom Mario-Tanz. Ich war bei Mario und bei dem vom Hajo. Ja, beim Hajo war ich auch, der war sehr gut. Das war der Wahlkampf, ja, so wie in Witten halt gemacht wurde. Also nochmal so ein bisschen mit Fotos, mit Videos, mit Daten, Zahlen, was sie gemacht haben, was sie geplant haben, was sie geplant haben und umgesetzt haben, was sie geplant haben und nicht umgesetzt haben. Sie haben insgesamt 8.000 Euro für den Bürgermeisterwahlkampf ausgegeben. Und das war wirklich beeindruckend, also wie die sich irgendwie vorbereitet haben, wie die miteinander harmoniert haben mit dem kleinen Team. Das waren ja nur 6 Leute. Und ein paar sehr witzige Aktionen, ein paar Fotoaktionen, Plakataktionen, Video. Also die hatten so einen kleinen Spot gedreht, den sie im Kino gezeigt haben. Insgesamt sehr durchdacht und sehr authentisch. Also der Schwerpunkt lag wirklich auch auf der Authentizität und dann auf der Nähe zum Bürger. Die haben also auch viel Straßenwahlkampf gemacht und haben auch festgestellt, dass so Flyerwurfaktionen durchaus einen Effekt hatten. Das waren so die Hauptpunkte, die ich mir merken konnte. Und Auch ungefähr, wenn man einen Flyer geworfen hat, 25% besser. Ja, in Kombination mit den Sachen, die halt vor Ort stattfanden. Die haben auch teilweise eigene Stadtbezirke, Stadtteile speziell beflyert zu Aktionen, die sie gemacht haben. Also es ging darum, wie um Erhalt von einem Erdbeerfeld gegen Neuansiedlung von Industriegebiet. Und hinterher war Stefan der Einzige in dem ganzen Pressegewitter danach, der als der Retter der Strawberry Fields betrachtet wurde. Also Strawberry Fields Forever war so der Slogan. Und er hat sehr, sehr positive Presse bekommen und das war halt alles so ein Mischmasch, was, glaube ich, den recht großen Erfolg, 10,5%, dann auch erklärt. Und ich habe im Anschluss mit dem Hajo Gebel von der Pico mich sehr, sehr lange unterhalten, also auch noch in den Abendstunden bei einem Bierchen. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen mehrfach treffen, auch mit der Fraktion, und er wird uns auf jeden Fall beiseite stehen, was die Vorbereitung für den Wahlkampf angeht, also den Landtagswahlkampf. Und wir überlegen auch, so einen Pico-Seminar in NRW zu veranstalten, speziell nochmal auf den NRW-Landtagswahlkampf gemünzt. Also da sind einige Dinge in Bewegung. Das ergänze ich dann, wenn ich mich mit dem getroffen habe, hier nochmal an der gleichen Stelle. Jetzt zum Vortrag von Mario kann ich sagen, der hat vorher bei Harry nachgefragt, wie wir das machen, und hat das dann darauf aufgebaut. Ja, kannst du vielleicht ein bisschen was zu sagen, Dennis? Genau, er hat, ich hatte das mitbekommen, als er seinen Vortrag vorbereitet hat, und da hatte dann schon so ein bisschen, er war nicht in Rant-Laune, das auf jeden Fall nicht, er wollte das alles konstruktiv machen, aber er wollte eben sehr viel Selbstkritik auch anbringen, an der Piratenpartei, Pressearbeit und so weiter. Er wollte aber auch vor allen Dingen Leute wachrütteln, wie man das machen könnte. Damit meinte er jetzt nicht eben die Teampresse, sondern eben jeden in diesem Raum, wie man das machen könnte und wie das funktioniert, aus seinen eigenen Erfahrungen und eben auch Best Practices eben gezeigt, also dieses Wort, ich glaube, das Best Practice war das beliebteste auf der ganzen Marina, und das hat er wirklich tatsächlich sehr, sehr gut gezeigt. Kam jetzt nicht an die Motivationsgeschichte von dem Hajo heran, aber war auch schon wirklich ein sauberer Vortrag. Ich hatte vorher noch den Slot von Ron besucht. Ich weiß nicht, ob jemand den Vortrag kennt. Ron ist war Wahlkampfkoordinator, glaube ich, in Bayern. Und ich kenne den Ron, nicht den Vortrag. Ja, der Ron hat einen längeren Vortrag gehalten, der erstmal so tief in die Magengrube ging. Also der war richtig böse, wo er halt mal so die ganzen Schwächen unserer gesamten Partei aufgezeigt hat, was ich für sehr gut hielt. Allein die Vortragsgestaltung war ein bisschen schleppend, aber er hat es ganz nett aufgelockert mit einzelnen Filmchen. die auch zu sehr viel Gelächter geführt haben, was dann die Stimmung wieder so ein bisschen angehoben hat bei den ganzen harten Kloppern, die der uns um die Ohren geprügelt hat. Aber es war viel Wahres dran, das war jetzt nicht defätistisch oder völlig destruktiv und so, sondern immer mit einem Augenzwinkern und mit dem auch ein bisschen mit so einem Lösungsansatz. Ich hoffe nur, dass halt ein paar Sachen von den Lösungsansätzen auch mal irgendwann erkannt werden. Nach der Marine hatte ich dann das Gefühl, es wird so ein bisschen im Verwalten verhaftet geblieben. Also mir fehlte wirklich so ein Wachrüttelmoment bei vielen. Also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen und gesagt, dass wir jetzt ganz viel Wert auf Motivation der Mitglieder legen müssen. Und Aktionen machen sollten, die halt Spaß machen. Aber Marina ist halt auch, da triffst du halt die Verwalter. Also das ist mir halt auch aufgefallen. Und viele von den kreativen und spritzigen, verrückteren Leuten sind halt weg. Wir haben hauptsächlich halt Nerds und Verwaltungsleute auf der Marina erlebt, die halt ein bisschen zurückhaltender sind. Es gab anderthalb Tage Tagungen vom Schatzmeisterclub, der sich wohl ziemlich gefetzt hat. Das sind halt die Schatzmeister der Länder, die den UFO kontrollieren. Und da hat es erst am Sonntagmittag irgendwann dann eine Einigung gegeben, beziehungsweise die wirklich polarisierenden, umstrittenen Dinge wurden irgendwie auf nächste Sitzung vertagt. Ich habe mich mit den 1Vs unterhalten in einer größeren Runde. Also ich glaube, da waren bestimmt 12 oder 13 1Vs beziehungsweise Vertreter da. Da war Dennis auch dabei und habe den Bufo auch kritisiert. Also ich fand, es halt war der richtige Ort. Es war nicht jetzt irgendwie auf Twitter oder in der Bufo-Sitzung oder sonst wo, sondern es war wirklich so ein bisschen im kleinen Kreis, wo ich halt nochmal dafür geworben habe, dass die Presse-Themen, die wir im Bund bringen, sich noch mehr an aktuellen Dingen oder überhaupt an aktuellen Dingen orientieren. Und wenn es eben unsere Schwerpunktthemen sind oder Kernthemen sind, aber dass man so gar nicht auf die Flüchtlingsthematik eingeht, obwohl es da sehr viele Sachen gibt zum Thema Bürgerrechte oder Datenschutz oder auch Mitbestimmung. War aber was zu sagen. Da hat der UFO nichts mit zu tun. Das Problem ist, dass wir keinen vernünftigen finden, der uns dazu einen Beitrag schreibt. Wir haben ja die entsprechenden Damen alle schon angeschrieben und die sagen dann alle, haben wir keine Zeit für. Das Problem ist, gerade bei dem Thema muss man wirklich wissen, über was man schreibt. Das Schreiben selber, das können wir. Wir brauchen aber Leute, die uns da den vernünftigen Fachinput geben. Und es gibt einige Themenfelder und gerade auch das mit der Flüchtlingspolitik, wo das im Augenblick nicht funktioniert. Und das ist sehr schade, denn ich frage jede Woche danach, ob ich was bekomme. Ich bekomme aber nichts. Ja, also verstehe ich. Ich würde dann vielleicht darüber habe ich dann mit Sekon nochmal alleine gesprochen, weil er genau das gleiche Problem hat. Und da auch was zu machen würde, wenn er das Gefühl hat, okay, das hat was mit den Kernthemen zu tun, wo ich natürlich anderer Meinung bin. Also ich bin der Meinung, das muss nicht zwangsläufig was mit den Kernthemen zu tun haben. Wenn es gut geschrieben ist, wenn es aktuell ist, dann kann man sich da auch gerne mal zu äußern. Machen wir ja in NRW auch. Wir haben da bisher recht gute Resonanz bekommen. Wir haben bei der Bufo-Klausur, als die hier waren, ja auch festgestellt, we agree to disagree. Wir waren da nicht einer Meinung. Ich war auch der Ansicht, dass man auch die anderen Themen mehr spielen kann. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir das dann einfach machen. Ja, das ist gut. Also ich werde da auch mich noch mehr einbringen im Bund, weil ich der Meinung bin, dass wir das Potenzial in NRW noch am meisten haben und da auch die Leute für haben. Ich habe dem Sekor versprochen, dass ich ihn mit den Referenten aus der Landtagsfraktion vernetze, vor allem was die Themen Transparenz und Beteiligung angeht, also Toso, aber auch Daniel Düngel, Michelle und so, die sind ja alle in dem Thema auch mehr oder weniger recht gut drin. und deren Referenten halt oder deren Mitarbeiter. Der Seekor kommt am 14. Januar nach Düsseldorf, also an dem Donnerstag vor dem TDPA. Und da werde ich dir den mal vorstellen. Dann, cool. Hatte ich heute noch die Idee, ich habe eben kurz mit Toso gesprochen, die suchen halt ganz dringend einen Kandidaten, der auch Zeit und Belastbarkeit mitbringt für das Thema Transparenz. Ich habe Toso mal vorsichtig gefragt, er hat jetzt noch nichts gesagt. Ich hoffe, das wirkt ein bisschen mit ihm. Wenn euch irgendwer noch einfällt in der Partei zum Thema Transparenz oder Beteiligung, der Bufo sucht da dringend noch Leute. Ja, Fazit, es war ein bisschen zu krampfhaft, es war ein bisschen zu, wir bespielen uns selbst, wir beschäftigen uns mit uns selbst, aber dennoch war die Stimmung gut und ich habe wieder ein paar sehr nette Leute kennengelernt aus Landesverbänden, die an sehr wichtigen Stellen sitzen, wie zum Beispiel den neuen Schatzmeister aus Berlin, ein ganz klasse Typ. Vorsitzenden aus, ich glaube, Thüringen war das. Und noch ein paar andere Leute. Also echt, war echt gut, da gewesen zu sein. Und jetzt habe ich aber auch erstmal wieder ein halbes Jahr keine Lust mehr. Also diese, ich weiß nicht, dieser Vortrag, beziehungsweise die Präsi von Hajo, fand ich brillant. Also sie passte genau dort rein. Man hätte vielleicht mehr bringen müssen. Also sie war wirklich so gut. Auch die Videos sehr gut gemacht da drin. Ich hatte sie vorher noch nicht gesehen, die gibt es wohl auch auf YouTube. Wirklich Gänsehaut-Feeling. Du merkst es wirklich im Saal, die Leute hatten leuchtende Augen. Und das hat die gesamte, also für mich war es die beste Marina, aber ich glaube einfach wegen dieser zwei Vorträge, die da waren. Weil mich haben sie sehr geflasht. Mhm. Ja, und ich hätte halt gerne auch den Erik Wallis mal erlebt, der wurde mir von vielen sehr empfohlen. Also diese Schulung von der Pico mit den drei Leuten, die hat wohl vor einer Woche oder zwei in Hessen stattgefunden für den Hessenwahlkampf. Die haben ja am 3. März Kommunalwahl. Und Schnappi ist halt kurz auf die Bühne, also nach vorne gekommen und war halt völlig aus dem Häuschen. Also der sagte sowas Geiles. Sowas Geiles hätte er schon lange nicht mehr erlebt und es hätte super Spaß machen. Die Sache mit Campaigning, ne? Mhm, genau. Ja, die habe ich schon mal gemacht in Dortmund. Und kannst du das empfehlen für NRW? Ja, also war auf jeden Fall ganz gut. Das war ja auch die Schulung tatsächlich, wo die sich am Tag vorher mit dem Stefan und dem Roland und so in Witten zusammengesetzt haben und da die Kampagne geplant haben. Und dann war am nächsten Tag da die Kampagnenschulung und die Schulung selber war auch ziemlich gut, weil es halt sehr gut klar macht, wie Kampagnen halt aufgebaut werden müssen. Und dann siehst du halt auch, dass man, ich sag mal, mit reinen Fakten nicht immer überzeugt, sondern es war halt so dieses, wir hatten da gut, der Erik Wallis hat ja auch für Greenpeace gearbeitet und der hat dann sehr schön da diese Slogans halt genommen, dieses so, wir sagen jetzt einfach, oder wir geben die Sprache vor in irgendwelchen Themen oder so. Wenn dann irgendwie, ne, so dieses Umweltverschmutzung oder so, das ist dann Gift, so nach dem Motto, ne? Also starke Worte und so, das war richtig gut. Also wie man halt auch mit Sprache dann arbeiten kann, mit Slogans. Das war schon ziemlich gut. Also das haben die gut gemacht. Also diese Schulung lohnt sich. Okay, super. Ja. Dann war auch. Es war jemand da auf der Marina, das dritte Mal nun, so ein Student, und der erforscht irgendwie die Piratenpartei. Also der kommt von der Uni Göttingen. Und der reist dann immer zur Marina hin, weil das ziemlich nah ist, keine Einstiegshürde so nach dem Motto hat, und dann macht er sich immer seine Notizen. Und der verfolgt uns eben jetzt schon seit 3 Jahren. Also der ist das dritte Mal auf der Marina. Und der hatte sich dann auch Notizen gemacht und eben auch zu diesem Campaigning-Vortrag eben hier, was in Witten abging, und machte sich dann 4 Seiten Notizen und dann ist er dann so am Lächeln. Und ich saß dann nämlich gerade auf dem Tisch, weil er sich die Notizen machte, und sagte dann, ja, die Piraten lernen. Und das ging irgendwie schon, das war ziemlich cool. Dann müssen sie halt auch nur lernen. Weil, naja, ich glaube tatsächlich, naja, egal, es wäre jetzt zu viel Meinung. Machen wir weiter. Okay, dann wären wir mit der Marina durch, ne? Jo, ich muss jetzt raus. Ich habe jetzt PPI-Sitzung. Ja, wir machen auch nicht mehr lang. Okay, tschüss. So, dann steht hier als nächstes Veranstaltungen der Fraktion, Kernarbeitskreise, 11. Januar, Bericht über den aktuellen Stand des Team Bertelsmann. Kann ich mir jetzt noch nicht viel zu vorstellen, ob das mit der Stiftung was zu tun hat oder so. Ich denke, das werden wir dann noch erfahren. Am Montag, den 15. Gastredner Alexander Trennhäuser von Mehr Demokratie. Das ist das, was Paki oben schon mal in 114 in der letzten Woche eingetragen hatte. Das kann man dann wieder rausnehmen. So. Und dann Montag, der 7. März, das ist aber lange hin, Gastredner Tom Schlansky, Vorstellung der Studie, ein glasklarer Fall. Ja, okay, das ist dann auch noch ein bisschen lange hin. Dann steht hier jetzt eingetragen, bestenfalls stellt seine Idee vor. Ich denke, zuerst wahrscheinlich mal den Paki und wir kriegen von dir den Blogbeitrag. Denke ich so. Ja, Termine, Aktionen, Tagung des EZB-Rates und so, das ist, glaube ich, alles nichts für uns. Ich glaube, die beiden Sachen, die da jetzt interessant waren, hatten wir eben schon rausgepickt, ne? Ja, genau, hattest du schon angemerkt. Ich werde jetzt gleich noch die Simone und den Michel anschreiben. Okay, dann hatten wir das so. Haben wir was unter Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Sitzung um 22.02 Uhr. Vielen Dank. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.